Abschnitt 11 aus Die drei Musketiere Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere Band 2 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 11 Die Frau von Athos. »Wir müssen uns nun noch Kunde von Athos verschaffen«, sagte D'Artagnan dem munter gewordenen Aramis, als er ihn von dem, was seit ihrer Abreise in der Hauptstadt vorgefallen war, in Kenntnis gesetzt und nachdem ein vortreffliches Mittagsbrot den einen seine These, den andern seine Müdigkeit vergessen gemacht hatte. »Glaubt ihr also, es könnte ihm ein Unglück widerfahren sein?« fragte Aramis. »Athos ist so kaltblütig, so mutig und weiß seinen Degen so geschickt zu handhaben.« »Allerdings, und niemand ist mehr geneigt als ich, den Mut und die Geschicklichkeit von Athos anzuerkennen. Aber ich liebe mehr einen Angriff von Lanzen auf meinen Degen als einen von Knitteln. Ich fürchte, Athos ist von dem Bedientenvolke gestriegelt worden. Die Knechte sind Leute, welche gewaltig schlagen und nicht so bald aufhören. Das ist der Grund, warum ich so schnell als möglich abzureisen wünsche.« »Ich werde es versuchen, euch zu begleiten«, sagte Aramis, »obgleich ich mich kaum imstande fühle, zu Pferde zu steigen. Gestern versuchte ich die Geißel, welche ihr dort an der Wand seht, und der Schmerz nötigte mich, diese fromme Übung zu unterbrechen. Man hat auch noch nie gesehen, mein lieber Freund, dass Büchsenschüsse mit Hammerschlägen geheilt werden. Aber ihr wart krank und Krankheit schwächt, weshalb ich euch entschuldige. Und wann gedenkt ihr abzureisen? Morgen mit Tagesanbruch. Ruht diese Nacht so gut als möglich und morgen, wenn ihr könnt, reisen wir mit Tagesanbruch.« »Morgen also«, sagte Aramis, »denn so sehr ihr auch von Eisen seid, so müsst ihr doch wohl der Ruhe bedürfen.« Als D'Artagnan am andern Morgen bei Aramis eintrat, stand dieser an seinem Fenster. »Was betrachtet ihr da?« fragte D'Artagnan. »Meiner Treue, ich bewundere diese drei prächtigen Pferde, welche die Stallknechte am Zaume halten. Es ist ein fürstliches Vergnügen, auf solchen Pferden zu reisen.« »Nun, mein lieber Aramis, ihr werdet euch dieses Vergnügen machen, denn eines von den drei Pferden gehört euch.« »Ach, ach, und welches?« »Dasjenige, welches ihr auswählt. Ich gebe keinem den Vorzug.« »Und die reiche Decke gehört auch mein?« »Allerdings.« »Ihr scherzt, D'Artagnan.« »Ich scherze nicht mehr, seitdem ihr wieder Französisch sprecht.« »Also gehören mir diese vergoldeten Holster, diese Sammetschabracke, dieser silberbeschlagene Sattel?« »Euch selbst, wie jenes Pferd, das sich bäumt, mir, wie jenes andere tänzelnde Athos gehört.« »Teufel, das sind drei herrliche Tiere. Es freut mich, dass sie eurem Geschmacke entsprechen. Es ist also der König, der euch dieses Geschenk gemacht hat? Sicherlich ist es nicht der Kardinal, aber kümmert euch nicht darum, woher sie kommen, und denkt nur daran, dass eines derselben euch gehört. Ich nehme das, welches der rote Bediente hält.« »Vortrefflich!« »Bei Gott«, rief Aramis, »das befreit mich von dem Reste meines Schmerzes. Ich würde es mit 30 Kugeln in dem Leibe besteigen. Ach, bei meiner Seele, die schönen Steigbügel! Holla! Bazin, komm hierher! Sogleich!« Bazin erschien trübe und lahm auf der Schwelle. »Putze meinen Degen, stülpe meinen Hut auf, bürste meinen Mantel und lade meine Pistolen.« »Letzteres ist unnötig«, unterbrach ihn D'Artagnan. »Es sind geladene Pistolen in euren Holstern.« Bazin seufzte. »Auf, Meister Bazin, beruhigt euch. Man gewinnt das himmlische Reich unter allen Lebenslagen.« »Der gnädige Herr war ein so guter Theolog«, sagte Bazin weinerlich. »Er wäre Bischof oder vielleicht Kardinal geworden.« »Nun, mein armer Bazin, sieh und bedenke ein wenig. Ich bitte dich, wozu nützt es, ein Mann der Kirche zu sein? Man vermeidet es deshalb nicht, in den Krieg zu ziehen. Du siehst, dass der Kardinal den ersten Feldzug mit der Pickelhaube auf dem Kopfe und mit der Partisane in der Faust macht. Und Herr von Nogaret de la Valette, was sagst du von ihm? Er ist ebenfalls Kardinal. Frage seinen Lakai, wie oft er ihm Charpie gemacht hat. »Ach, ich weiß es, gnädiger Herr«, seufzte Bazin. »Alles ist heutzutage verkehrt in der Welt.« Während dieser Zeit waren die zwei jungen Leute und der arme Lakai die Treppe hinabgegangen. »Halte mir den Steigbügel, Bazin«, sprach Aramis. Und er sprang mit seiner gewöhnlichen Anmut und Leichtigkeit in den Sattel. Aber nach einigen Volten und Kurbetten des edlen Tieres fühlte sein Reiter so unerträgliche Schmerzen, dass er erbleichte und wankte. D'Artagnan, der ihn in der Voraussicht dieses Unfalles nicht aus dem Gesichte verloren hatte, lief hinzu, fasste ihn in seinen Armen auf und führte ihn in sein Zimmer. »Es ist gut, mein lieber Aramis, pflegt euch«, sagte er, »und ich werde Athos allein aufsuchen.« »Ihr seid ein eherner Mann«, erwiderte Aramis. »Nein, ich habe Glück, das ist das Ganze. Aber wie wollt ihr in Erwartung meiner Rückkehr leben? Keine These, keine Glosse über die Finger und die Segnungen mehr, nicht wahr?« Aramis lächelte. »Ich werde Verse machen«, sprach er. »Ja, nach dem Wohlgeruche des Billets der Kammerjungfer von Frau von Chevreuse duftende Verse. Lehrt Bazin die Prosodie, das wird ihn beruhigen. Was euer Pferd betrifft, so reitet es jeden Tag ein wenig und ihr gewöhnt euch dadurch an seine Manöver.« »Oh, was das betrifft, seid unbesorgt«, sprach Aramis. »Ihr werdet mich bereit finden, euch zu folgen.« Sie nahmen Abschied und 10 Minuten nachher trabte D'Artagnan in der Richtung von Amiens, nachdem er zuvor seinen Freund der Wirtin und Bazin empfohlen hatte. Wie sollte er Athos wiederfinden und würde er ihn überhaupt finden? D'Artagnan hatte Athos in einer äußerst kritischen Lage zurückgelassen und der Letztere konnte wohl unterlegen sein. Dieser Gedanke verdüsterte die Stirne D'Artagnans und veranlasste ihn, ganz leise Racheschwüre zu bilden. Von allen seinen Freunden war Athos der Älteste und folglich derjenige, welcher ihm in Geschmack und Sympathien scheinbar am wenigsten nahestand. Er hegte jedoch für diesen Edelmann einen sichtbaren Vorzug. Das edle, stolze Aussehen von Athos, diese Blitze von Größe, welche von Zeit zu Zeit aus den Schatten hervorsprangen, in denen er sich freiwillig eingeschlossen hielt, diese unveränderliche Gleichheit der Laune, die den umgänglichsten Gefährten der Welt aus ihm machte, diese beißende Heiterkeit, dieser Mut, den man hätte blind nennen können, wenn er nicht das Resultat der seltensten Kaltblütigkeit gewesen wäre, alle diese Eigenschaften nahmen mehr als Achtung, mehr als Freundschaft bei D'Artagnan, sie nahmen seine volle Bewunderung in Anspruch. Selbst Herrn von Treville, dem eleganten und edlen Hofmanne gegenüber, konnte Athos in seinen Tagen schöner Laune mit Vorteil eine Vergleichung aushalten. Er war von mittlerer Gestalt, aber diese Gestalt war so bewunderungswürdig gebaut, so verhältnisrichtig, dass er bei seinen Kämpfen mit Porthos, diesen Riesen, dessen Körperkraft unter den Musketieren sprichwörtlich geworden war, mehr als einmal gebeugt hatte. In seinem Kopfe mit den blitzenden Augen, mit der Adlernase, mit dem Brutuskinn lag ein Charakter unbeschreiblicher Größe und Anmut. Seine Hände, auf die er keine Sorgfalt verwendete, brachten Aramis zur Verzweiflung, der die seinigen mit Hilfe von sehr viel Mandelteig und wohlriechendem Öl pflegte. Der Ton seiner Stimme war zugleich durchdringend und melodiös. Und dabei war etwas ganz Unerklärliches bei Athos, der sich immer klein und dunkel machte, diese scharfe Vertrautheit mit der Welt und den Gebräuchen der guten Gesellschaft, diese Gewohnheit der Lebensweise in gutem Hause, welche, ohne dass er es wusste, in seinen geringsten Handlungen sichtbar wurde. Sollte ein Festmahl stattfinden, so vermochte es niemand in der Welt besser zu ordnen als er, indem er jeden Gast an den Platz und nach dem Range setzte, worauf er durch seine Ahnen oder durch sich selbst Anspruch zu machen hatte. War von heraldischer Wissenschaft die Rede, so kannte Athos alle edlen Familien des Königreichs, ihre Genealogie, ihre Verbindungen, ihre Wappen und den Ursprung ihrer Wappen. Die Etikette hatte keine, wenn auch noch so kleinliche Rücksichten, die ihm fremd gewesen wären. Er war vertraut mit den Rechten der großen Grundeigentümer, er besaß vollkommene Kenntnisse in dem Jagdwesen und in der Falknerei und hatte eines Tages, als er über diese große Kunst sprach, den König Ludwig XIII., der doch für einen Meister galt, in Erstaunen gesetzt. Wie alle großen Herren dieser Zeit war er ein vollendeter Reiter und ein ausgezeichneter Fechter. Mehr noch, man hatte seine Erziehung sogar hinsichtlich der scholastischen Studien, welche damals unter Edelleuten so selten zu finden waren, so wenig vernachlässigt, dass er oft bei den lateinischen Brocken, welche Aramis zum Besten gab und Porthos verstehen wollte, sich eines Lächelns nicht enthalten konnte. Einige Male war es sogar zum großen Erstaunen seiner Freunde vorgefallen, dass er, wenn Aramis sich eines Fehlers in den Rudimenten schuldig machte, das Verbum in sein Tempus und das Nomen in seinen Kasus setzte. Überdies war seine Redlichkeit unantastbar. In einem Jahrhundert, wo es die Kriegsmänner mit ihrer Religion und ihrem Gewissen, die Liebenden mit dem strengen Zartgefühle und die Armen mit dem siebenten Gebote des Herrn so leicht nahmen. Athos war also ein sehr ungewöhnlicher Mann. Und doch sah man diese so ausgezeichnete Natur, dieses so schöne Geschöpf, dieses so gesund organisierte Wesen sich unmerklich dem materiellen Leben zuwenden, wie sich die Greise den körperlichen und geistigen Schwächen zuwenden. In seinen Mußestunden, und diese kamen sehr häufig vor, erlosch Athos ganz in seinem leuchtenden Teile und seine glänzende Seite verschwand in einer tiefen Nacht. Wenn dann der Halbgott unsichtbar wurde, blieb kaum noch ein Mensch übrig. Den Kopf gesenkt, das Auge matt, das Wort schwer und peinlich, schaute Athos lange Stunden hindurch seine Flasche, sein Glas oder Grimoire an, der gewohnt, ihm auf Zeichen zu gehorchen, in dem stummen Blicke seines Gebieters sein geringstes Verlangen las, das er auch sogleich befriedigte. Fand eine Zusammenkunft der vier Freunde in einem von diesen Augenblicken statt, so war ein gewaltsam ausgestoßenes Wort das einzige Kontingent, das Athos zu ihrem Gespräche lieferte. Dagegen trank Athos ganz allein wie vier, und zwar ohne dass dies durch etwas anderes als durch ein stärkeres Runzeln der Stirne und durch eine tiefere Traurigkeit sichtbar wurde. D'Artagnan, dessen forschenden, durchdringenden Geist wir kennen, war bis jetzt noch nicht imstande gewesen, so sehr ihm auch daran lag, seine Neugierde in dieser Beziehung zu befriedigen, irgendeinen Grund für diese seltsame Erscheinung aufzufinden und sich die Ereignisse klarzumachen, die derselben vorhergegangen sein mussten. Nie empfing Athos Briefe, nie tat Athos einen Schritt, der nicht allen seinen Freunden bekannt gewesen wäre. Man konnte nicht sagen, der Wein versetzte ihn in diese Traurigkeit, denn er trank im Gegenteil nur, um diese Traurigkeit zu bekämpfen, welche sich, wie bemerkt, durch dieses Gegenmittel noch düsterer gestaltete. Man konnte dieses Übermaß von schwarzer Laune nicht dem Spiele zuschreiben, denn im Gegensatze gegen Porthos, welcher mit seinen Flüchen oder mit seinen Liedern alle Wechselfälle des Spieles begleitete, blieb Athos ebenso unempfindlich, wenn er gewonnen, als wenn er verloren hatte. Man hatte gesehen, wie er in Gesellschaft der Musketiere an einem Abend 3000 Pistolen gewann, sie verlor, dann sein Pferd, seine Waffen, ja sogar das goldgestickte Wehrgehänge für Galatage verlor, alles wiedergewann und noch 100 Louisdor dazu, ohne dass sich seine schönen schwarzen Augenbrauen auch nur um eine halbe Linie erhöht oder gesenkt hätten, ohne dass seine Hände ihre Perlmutterfarbe verloren, ohne dass seine Unterhaltung, welche an diesem Abend sehr angenehm war, ruhig und freundlich zu sein, aufgehört hätte. Ebenso wenig war es wie bei unseren Nachbarn, den Engländern, ein atmosphärischer Einfluss, was sein Antlitz verdüsterte. Denn diese Traurigkeit wurde im Allgemeinen tiefer gegen die schönen Tage des Jahres. Juni und Juli waren die furchtbarsten Monate von Athos. Für die Gegenwart hatte er keinen Kummer. Er zuckte die Achseln, wenn man von der Zukunft mit ihm sprach. Sein Geheimnis lag also in der Vergangenheit, wie man dies auf eine unbestimmte Weise D'Artagnan gesagt hatte. Diese geheimnisvolle, über seine ganze Person verbreitete Färbung machte den Mann noch viel interessanter, der nie, selbst nicht einmal in dem Zustande vollkommener Trunkenheit, weder mit den Augen noch mit dem Munde etwas verraten hatte, wie geschickt auch die Fragen gestellt gewesen sein mochten, die man an ihn richtete. »Der arme Athos ist vielleicht zu dieser Stunde tot«, dachte D'Artagnan. »Und tot durch meinen Fehler, denn ich habe ihn in diese Angelegenheit verwickelt, deren Ursprung er nicht kannte, deren Erfolg er nicht kennenlernen wird und woraus er nicht den geringsten Nutzen ziehen soll.« »Abgesehen davon, gnädiger Herr«, erwiderte Planchet, »dass wir ihm wahrscheinlich das Leben zu verdanken haben. Ihr erinnert euch, wie er schrie, »Staub aus, D'Artagnan, ich bin gefangen!« Und nachdem er seine zwei Pistolen abgefeuert hatte, was für einen furchtbaren Lärmen machte er mit seinem Degen. Man hätte glauben sollen, es wären 20 Menschen oder vielmehr 20 rasende Teufel. Diese Worte verdoppelten den Eifer D'Artagnans, der sein Pferd antrieb, welches, keines Antriebs bedürftig, seinen Reiter im schnellsten Galopp forttrug. Gegen 11 Uhr morgens erblickte man Amiens. Um 11:30 Uhr war man vor der Türe des schlimmen Wirtshauses. D'Artagnan hatte oft gegen den treulosen Wirt auf eine Rache gesonnen, wie sie den Menschen durch die Hoffnung tröstet. Er trat also in den Gasthof, den Hut in die Augen gedrückt, die linke Hand an dem Griffe seines Degens und die Reitpeitsche mit der rechten schwingend ein. »Erkennt ihr mich?« sprach er zu dem Wirte, der ihm, um ihn zu begrüßen, entgegentrat. »Ich habe nicht die Ehre, gnädigster Herr«, antwortete der Wirt, dessen Auge noch von dem glänzenden Aufzuge D'Artagnans geblendet war. »Ach, ihr kennt mich nicht!« »Nein, gnädiger Herr!« »Gut, zwei Worte sollen euch das Gedächtnis zurückgeben. Was habt ihr mit dem Edelmann gemacht, den ihr vor 14 Tagen der Falschmünzerei zu bezichtigen die Frechheit hattet?« Der Wirt erbleichte, denn D'Artagnan hatte seine drohendste Stellung angenommen und Planchet formte sich nach seinem Gebieter. »Ach, gnädiger Herr, sprecht mir nicht hiervon«, rief der Wirt mit äußerst kläglicher Stimme. »Ach, gnädiger Herr, wie teuer musste ich dieses Versehen bezahlen! Ach, ich bin ein unglücklicher Mann!« »Sprecht, was ist aus diesem Edelmann geworden?« »Hört mich gnädigst an und verfahrt glimpflich. Habt die Gnade, setzt euch!« Stumm vor Zorn und Aufregung setzte sich D'Artagnan drohend wie ein Richter. Planchet lehnte sich stolz an seinen Stuhl. »Hört die ganze Geschichte, gnädiger Herr«, fuhr der Wirt zitternd fort, »denn jetzt erkenne ich euch. Ihr seid weggeritten, als ich den unseligen Streit mit dem Edelmann hatte, von dem ihr sprecht.« »Ja, das war ich. Ihr seht also, dass ihr keine Gnade zu erwarten habt, wenn ihr nicht die volle Wahrheit bekennt. Wollt mich gnädigst anhören, und ihr sollt alles erfahren. Ich höre. Ich war von den Behörden in Kenntnis gesetzt worden, es würde ein berühmter Falschmünzer mit mehreren von seinen Gefährten, die sich alle als Garden oder Musketiere verkleidet hätten, in meinem Gasthofe ankommen. Eure Pferde, eure Lakaien, eure Gesichter, gnädigster Herr, alles war mir genau bezeichnet worden.« »Weiter, weiter«, sprach D'Artagnan, welcher alsbald erkannte, woher ein so scharfes Signalement gekommen war. »Ich ergriff also auf Befehl der Behörde, die mir eine Verstärkung von 6 Mann zuschickte, diejenigen Maßregeln, die ich für zweckmäßig hielt, um mich der Personen der angeblichen Falschmünzer zu versichern. »Auch noch«, rief D'Artagnan, dem der Ausdruck Falschmünzer furchtbar die Ohren erhitzte. »Vergebt mir, gnädiger Herr, dass ich solche Dinge sage, aber sie dienen gerade zu meiner Rechtfertigung. Die Behörde hatte mir bange gemacht, und ihr wisst, dass ein Wirt die Behörde schonen muss. Aber noch einmal, wo ist dieser Edelmann? Was ist aus ihm geworden? Ist er tot? Lebt er?« »Geduld, gnädiger Herr, wir kommen sogleich daran. Es geschah, was ihr wisst, und eure schleunige Abreise schien zu dem Verfahren zu berechtigen«, fügte der Wirt mit einer Schlauheit bei, welche D'Artagnan nicht entging. »Dieser Edelmann, euer Freund, verteidigte sich wie ein Verzweifelter. Sein Bedienter, der durch ein unvorhergesehenes Unglück Streit mit den Leuten von der Behörde gesucht hatte, welche als Stallknechte verkleidet waren...« »Ach, Elender«, rief D'Artagnan, »ihr waret also einverstanden, und ich weiß nicht, warum ich euch nicht sogleich alle umbringe.« »Ah nein, gnädiger Herr, wir waren nicht alle einverstanden, wie ihr sehen werdet. Euer Herr Freund, vergebt, dass ich ihn nicht bei dem ehrenwerten Namen nenne, den er ohne Zweifel führt, aber wir wissen diesen Namen nicht. Euer Herr Freund zog sich, nachdem er zwei Menschen mit seinen zwei Pistolenschüssen kampfunfähig gemacht hatte, fechtend zurück, indem er sich mit seinem Degen verteidigte, wobei er einen von meinen Leuten zum Krüppel hieb und mich mit einem Schlage mit der flachen Klinge betäubte. Aber Henkersknecht, wirst du bald zu Ende kommen?« rief D'Artagnan. »Athos, was geschah mit Athos?« »Indem er sich fechtend zurückzog, wie ich dem gnädigen Herrn gesagt habe, fand er hinter sich die Kellertreppe, und da die Türe offen war, so sprang er hinein. Sobald er sich im Keller befand, zog er den Schlüssel ab und verrammelte sich von innen. Da man überzeugt war, dass man ihn hier wieder finden konnte, so ließ man ihn frei.« »Ja«, sprach D'Artagnan, »man kümmerte sich nicht darum, ihn zu töten. Man suchte ihn nur einzukerkern.« »Gerechter Gott, ihn einzukerkern, gnädiger Herr? Er kerkerte sich selbst ein, das schwöre ich euch. Er hatte zuvor ein tüchtiges Stück Arbeit gemacht. Ein Mann lag tot auf dem Platze, zwei andere waren schwer verwundet. Der Tote und die zwei Verwundeten wurden von ihren Kameraden weggebracht, und nie habe ich mehr von dem einen oder von den anderen sprechen hören. Ich selbst, als ich wieder zum Bewusstsein kam, suchte den Herrn Gouverneur auf, dem ich alles erzählte, was vorgefallen war. Ich fragte ihn, was ich mit dem Gefangenen machen sollte. Aber der Gouverneur sah aus, als ob er aus den Wolken fiele. Er sagte mir, er verstehe gar nicht, was ich da spreche. Die Befehle, die ich erhalten, seien nicht von ihm ausgegangen. Und wenn ich so unglücklich wäre, mich gegen irgendjemand zu äußern, er hätte den geringsten Anteil an diesem heillosen Streite, so würde er mich hängen lassen. Es scheint, ich hatte mich getäuscht, gnädiger Herr, und den einen für den andern genommen, und derjenige, welcher verhaftet werden sollte, war gerettet. Aber Athos, rief D'Artagnan, dessen Ungeduld sich noch durch die Art und Weise verdoppelte, wie die Behörde die ganze Sache von sich abgelehnt hatte. Was ist aus Athos geworden? Da mir daran liegen musste, eiligst mein Unrecht gegen den Gefangenen gut zu machen, antwortete der Wirt, so lief ich nach dem Keller, um ihn wieder in Freiheit zu setzen. Ach, gnädiger Herr, das war kein Mensch mehr, das war ein Teufel. Bei meinem Freiheitsantrage erklärte er, es wäre eine Falle, die man ihm stellen wollte, und ehe er herausginge, würde er Bedingungen machen. Ich erwiderte ihm ganz demütig, denn ich verleugnete mir die schlimme Lage nicht, in die ich mich dadurch gebracht hatte, dass ich an einen Musketier seiner Majestät Hand legte. Ich erwiderte ihm, ich wäre bereit, mich allen seinen Bedingungen zu unterziehen. Vor allem, sprach er, verlange ich, dass man mir meinen Bedienten völlig bewaffnet zurückgibt. Man beeilte sich, diesem Befehle zu gehorchen, denn ihr begreift wohl, gnädiger Herr, dass wir bereit waren, alles zu tun, was euer Freund verlangte. Herr Grimaud, dieser hat seinen Namen genannt, obgleich er nicht viel spricht. Herr Grimaud wurde also, obschon verwundet, in den Keller hinabgelassen. Sobald er sich bei seinem Herrn befand, verrammelte dieser wieder die Türe und befahl uns, in unserer Schenkstube zu bleiben. »Aber wo ist er denn?« rief D'Artagnan. »Wo ist Athos?« »Im Keller, gnädiger Herr.« »Wie, Unglücklicher! Ihr haltet ihn seit dieser Zeit im Keller fest?« »Gütiger Gott, nein, gnädiger Herr! Wir ihn im Keller festhalten. Ihr wisst also nicht, was er in dem Keller gemacht hat? Ach, wenn ihr ihn herausbringen könntet, ich wäre euch mein ganzes Leben dankbar. Ich würde euch anbeten wie meinen Schutzpatron. Also ist er da? Ich finde ihn dort?« »Allerdings, gnädiger Herr, er besteht darauf, im Keller zu bleiben. Jeden Tag reicht man ihm durch das Luftloch Brot am Ende einer Gabel und Fleisch, wenn er es verlangt. Aber sein stärkster Verbrauch besteht leider nicht in Brot und Fleisch. Einmal versuchte ich es, mit zwei von meinen Aufwärtern hinabzusteigen, doch er geriet in eine furchtbare Wut. Ich hörte das Geräusch seiner Pistolen, die er lud, und seines Musketons, den sein Bedienter lud. Als wir sie sodann fragten, was sie beabsichtigten, so antwortete er, sie hätten zusammen noch 40 Schüsse abzufeuern, und sie würden sie eher abfeuern, als dass sie einem von uns den Eintritt in den Keller gestatteten. Ich ging sodann zu dem Gouverneur, gnädiger Herr, um mich zu beklagen. Dieser aber erwiderte mir, es widerführe mir nur, was ich verdiente, und das würde mich wohl lehren, in Zukunft ehrenwerte Edelleute, welche bei mir einkehrten, nicht mehr zu beleidigen. Und seit dieser Zeit, versetzte D'Artagnan, der sich eines lauten Lachens über das erbarmungswürdige Gesicht des Wirtes nicht enthalten konnte. Und seit dieser Zeit, gnädiger Herr, sprach dieser, führen wir das traurigste Leben, das man sich denken kann, denn ihr müsst wissen, dass alle meine Vorräte im Keller aufbewahrt sind. Unser Wein in Flaschen und unser Wein im Fasse, das Bier, das Öl und die Spezereien, der Speck und die Würste. Und da es uns verboten ist, hinabzusteigen, so sind wir genötigt, den Reisenden, die bei uns ankommen, Essen und Trinken zu verweigern, so dass unser Gasthof von Tag zu Tag abnimmt. Verweilt euer Freund noch eine Woche in unserem Keller, so sind wir geschlagene Leute. Und das wäre nicht mehr als Gerechtigkeit, Schuft. Sagt, hat man uns nicht an unserer Miene angesehen, dass wir Leute von Stand und keine Falschmünzer waren? Ja, gnädiger Herr, ja, ihr habt recht. Aber hört, hört, wie er wütet. Ohne Zweifel wird man ihn gestört haben. Man muss ihn wohl stören, rief der Wirt. Es sind soeben zwei vornehme Engländer bei uns angekommen. Was weiter? Was weiter? Die Engländer lieben den guten Wein, wie ihr wisst, und diese haben vom Besten verlangt. Meine Frau wird von eurem Freunde sich die Erlaubnis erbeten haben, eintreten zu dürfen, um diese Herren befriedigen zu können. Und er hat es wahrscheinlich wie gewöhnlich abgeschlagen. Ah, gütiger Gott! Der Teufelslärmen verdoppelt sich. D'Artagnan hörte wirklich auf der Seite des Kellers ein gewaltiges Getöse. Er stand auf. Der Wirt schritt, die Hände ringend, vor ihm her. Planchet folgte ihm, den geladenen Musketon in der Hand, und so näherte er sich dem Orte der Handlung. Die zwei fremden Herren waren in Verzweiflung. Sie hatten einen langen Ritt gemacht und starben beinahe vor Hunger und Durst. »Das ist eine wahre Tyrannei«, riefen sie in sehr gutem Französisch, obgleich mit etwas fremdem Akzent. »Es ist eine wahre Tyrannei, dass dieser Hauptnarr die guten Leute nicht will über ihren Wein schalten lassen. Auf, treten wir die Türe ein, und wenn er zu wütend ist, so schlagen wir ihn tot.« »Ganz schön, meine Herren«, sagte D'Artagnan, seine Pistolen aus dem Gürtel ziehend. »Ihr werdet niemand totschlagen, wenn es beliebt.« »Gut, gut«, sprach hinter der Türe die ruhige Stimme von Athos. »Man lasse sie nur ein wenig eintreten, diese Kleinkinderfresser, und wir werden sehen.« So mutig die beiden englischen Herren auch zu sein schienen, so schauten sie sich doch zögernd an. Man hätte glauben sollen, es befände sich in dem Keller einer von den ausgehungertsten Werwölfen, riesigen Helden der Volkssage, in deren Höhlen niemand ungestraft eindringt. Es herrschte einen Augenblick Stillschweigen, aber der zanksüchtigste von ihnen stieg die 5 oder 6 Stufen hinab, aus denen die Treppe bestand, und gab der Türe einen Fußtritt, dass eine Mauer hätte bersten müssen. »Planchet«, sprach D'Artagnan, seine Pistolen rüstend, »ich übernehme den Obern, übernimm du den Untern. Ach, meine Herren, ihr wollt eine Schlacht. Ganz gut, sie soll euch geliefert werden.« »Mein Gott«, rief Athos mit hohler Stimme, »ich höre D'Artagnan, wie es mir scheint.« »In der Tat«, schrie D'Artagnan, »ich bin es, mein Freund.« »Ah, dann ist es gut«, sprach Athos. »Wir wollen sie bearbeiten, diese Türenstürmer.« Die Fremden hatten den Degen ergriffen, aber sie fanden sich zwischen 2 Feuer gestellt. Sie zögerten noch einen Augenblick, doch der Stolz trug wie das erste Mal den Sieg davon, und ein 2. Fußtritt machte die Türe in ihrer ganzen Höhe erkrachen. »Halt dich fertig«, D'Artagnan, »halt dich fertig«, brüllte Athos. »Halt dich fertig, ich schieße.« »Meine Herren«, rief D'Artagnan, den die Überlegung nie verließ, »meine Herren, bedenkt wohl. Geduld, Athos. Ihr fangt einen schlimmen Handel an und werdet sicherlich dabei zermalmt. Ich und mein Bedienter, wir feuern 3-mal. Ebenso viele Kugeln werden euch vom Keller aus zugeschleudert. Dann haben wir noch unsere Degen, mit denen mein Freund und ich ziemlich gut zu spielen wissen, das versichere ich euch. Lasst mich eure und meine Sache abmachen. Sogleich werdet ihr zu trinken bekommen, darauf gebe ich euch mein Ehrenwort.« »Wenn noch etwas übrig ist«, knurrte Athos mit spöttischer Stimme. Der Wirt fühlte, wie ihm der kalte Schweiß über den Rücken lief. »Wie, wenn noch etwas übrig ist?« murmelte er. »Der Teufel, es wird wohl noch etwas übrig sein«, erwiderte D'Artagnan. »Seid unbesorgt, sie werden zu 2 nicht den ganzen Keller ausgetrunken haben. Meine Herren, steckt eure Degen in die Scheide.« »Gut, aber steckt ihr ebenfalls eure Pistolen in den Gürtel.« »Gern.« D'Artagnan gab das Beispiel, wandte sich sodann gegen Planchet um und deutete ihm durch ein Zeichen an, er solle seinen Mousqueton entladen. Hierdurch überzeugt, steckten die Engländer ihre Degen brummelnd in die Scheide. Man erzählte ihnen die Geschichte der Einkerkerung von Athos, und da sie gute Edelleute waren, so gaben sie dem Wirte Unrecht. »Nun, meine Herren«, sagte D'Artagnan, »geht in euer Zimmer hinauf, und in 10 Minuten, da verstehe ich euch, bringt man euch, was ihr wünschen möget.« Die Engländer grüßten und entfernten sich. »Da ich jetzt allein bin, mein lieber Athos«, sagte D'Artagnan, »so öffnet mir die Türe, ich bitte euch.« »Sogleich«, erwiderte Athos. Dann vernahm man ein Geräusche von untereinander geworfenen Reißbündeln und knarrenden Balken. Dies waren die Kontre-Eskarpen und Basteien von Athos, welche der Belagerte selbst zerstörte. Nach einem Augenblicke wankte die Türe und man sah den bleichen Kopf von Athos erscheinen, der mit raschem Blicke die Gegend untersuchte. D'Artagnan warf sich ihm an den Hals und umarmte ihn zärtlich. Dann wollte er ihn aus seinem feuchten Aufenthalte herausziehen. Nun aber bemerkte er erst, dass sein Freund wankte. »Ihr seid verwundet«, sprach er. »Ich nicht im Mindesten. Ich bin schwer betrunken, das ist das Ganze. Und um dies zu bewerkstelligen, ist nie ein Mensch in der Welt besser verfahren.« »Bei Gott, Herr Wirt«, Ich habe für meinen Teil wenigstens 150 Flaschen getrunken. Barmherzigkeit, rief der Wirt. Wenn der Diener nur halb so viel getrunken hat als der Herr, so bin ich zugrunde gerichtet. Grimaud ist ein Lakai von gutem Hause, der sich nicht erlaubt haben würde, auf dieselbe Weise sein tägliches zu sich zu nehmen wie ich. Er trank nur aus dem Fasse. Halt! Ich glaube, er hat vergessen, den Zapfen wieder hineinzustecken. Hört ihr, das läuft! D'Artagnan brach in ein schallendes Gelächter aus, das den Schauder des Wirtes in ein hitziges Fieber verwandelte. In demselben Augenblick erschien auch Grimaud hinter seinem Herrn, den Mousqueton auf der Schulter, den Kopf wackelnd, wie trunkene Satyren auf den Gemälden von Rubens. Er war hinten und vorne mit einer fetten Flüssigkeit benetzt, in der der Wirt sein bestes Olivenöl erkannte. Der Zug ging durch den großen Saal und verfügte sich in das schönste Zimmer des Gasthofes, welches D'Artagnan aus eigener Machtvollkommenheit in Beschlag nahm. Während dieser Zeit stürzten der Wirt und seine Frau in den Keller, der für sie so lange verschlossen gewesen war. Hier aber harrte ihrer ein furchtbares Schauspiel. Jenseits der Festungswerke, die aus Reisbüscheln, Brettern, Balken und leeren Fässern bestanden, welche Athos nach allen Regeln der Strategie aufgehäuft, nun aber Bresche gemacht hatte, um herausgehen zu können, sah man in Teichen von Öl und Wein die Gebeine von allen verspeisten Schinken schwimmen, während eine Masse zerbrochener Flaschen den linken Winkel des Kellers füllte und ein Fass, dessen Hahn offen geblieben war, durch diese Öffnung die letzten Tropfen seines Blutes vergoss. Das Bild der Verwüstung und des Todes herrschte hier, nach den Worten eines alten Dichters, wie auf einem Schlachtfelde. Von 50 an den Balken aufgehängten Würsten waren kaum noch 10 übrig. Das Jammergeschrei des Wirtes und der Wirtin durchdrang nun das Kellergewölbe und selbst D'Artagnan ward von ihrem lauten Weheklagen bewegt. Athos wandte nicht einmal den Kopf um. Auf den Schmerz folgte die Wut. Der Wirt bewaffnete sich mit einem Bratspieß und rannte in seiner Verzweiflung in das Zimmer, in das sich die zwei Freunde zurückgezogen hatten. »Wein«, sprach Athos, als er den Wirt erblickte. »Wein«, rief der Wirt voll Verwunderung, »Wein! Ihr habt mir für mehr als 100 Pistolen getrunken. Ich bin ein geschlagener, verlorener, zugrunde gerichteter Mann.« »Bah«, sagte Athos, »unser Durst ist immer gleich geblieben.« »Wenn ihr euch noch mit dem Trinken begnügt hättet, aber ihr habt alle Flaschen zerbrochen.« »Ei, warum musstet ihr mich auf einen Haufen treiben, der herunterrumpelte? Das ist euer Fehler. All mein Öl ist zugrunde gegangen.« »Das Öl ist ein vortrefflicher Balsam für die Wunden. Und der arme Grimaud musste doch die, welche ihr ihm beigebracht habt, ein wenig einschmieren. Alle meine Würste sind aufgegessen. Es gibt eine ungeheure Menge Ratten in diesem Keller.« »Ihr werdet mir alles bezahlen«, rief der Wirt verzweiflungsvoll. »Dreifacher Schurke«, sagte Athos aufstehend, aber er fiel sogleich wieder zurück und gab dadurch einen Maßstab von seinen Kräften. D'Artagnan kam ihm, die Reitpeitsche schwingend, zu Hilfe. Der Wirt wich einen Schritt zurück und machte sich durch einen Tränenstrom Luft. »Das wird euch die Gäste, welche euch Gott schickt, auf eine höflichere Weise behandeln lehren«, sprach D'Artagnan. »Gott schickt«, sagt der Teufel. »Mein lieber Freund«, erwiderte D'Artagnan, »wenn ihr unsere Ohren noch länger peinigt, so schließen wir uns alle 4 in den Keller ein und wir werden dann sehen, ob der Schaden wirklich so groß ist, als ihr sagt.« »Ja, ja«, sprach der Wirt, »ich gestehe, ich habe Unrecht, aber Gnade und Barmherzigkeit für jede Sünde. Ihr seid vornehme Herren und ich bin ein armer Wirt. Ihr werdet Mitleid mit mir haben.« »Ah, wenn du so sprichst«, sagte Athos, »so zerreißt du mir das Herz, und die Tränen entströmen meinen Augen, wie der Wein deinen Fässern entströmte. Man ist kein so eingefleischter Teufel, wie man aussieht. Komm her, schwatzen wir miteinander.« Der Wirt trat unruhig näher. »Komm her, sage ich dir, und fürchte dich nicht«, fuhr Athos fort. »In dem Augenblick, wo ich dich bezahlen wollte, hatte ich meine Börse auf den Tisch gelegt.« »Ja, gnädiger Herr, diese Börse enthielt 60 Pistolen. Wo ist sie?« »In der Gerichtskanzlei deponiert. Man sagte, es wäre falsche Münze.« »Gut, lasse dir meine Börse zurückgeben und behalte die 60 Pistolen.« »Aber der gnädige Herr weiß doch, dass die Gerichtskanzlei nichts mehr zurückgibt, was sie einmal in ihrer Kasse hat. Wenn es falsche Münze wäre, dann dürfte man noch hoffen. Aber leider sind es gute Goldstücke.« »Mache das mit der Kanzlei ab, mein braver Mann. Darum kümmere ich mich umso weniger, als mir kein Livre mehr übrig bleibt.« »Hört«, sagte D'Artagnan, »wo ist das alte Pferd von Athos?« »Im Stalle.« »Wie viel ist es wert?« »Höchstens 50 Pistolen.« »Es ist 80 wert. Nimm es und alles ist abgetan.« »Wie, du verkaufst mein Pferd«, sprach Athos. »Du verkaufst meinen Bajazet? Und auf was soll ich den Feldzug machen? Auf Grimaud?« »Ich bringe dir ein anderes«, sagte D'Artagnan. »Ein herrliches«, rief der Wirt. »Wenn ein schöneres und jüngeres für mich vorhanden ist, so nimm das alte. Und zu trinken.« »Von welchem?« fragte der Wirt wieder erheitert. »Von dem, welcher hinten bei den Latten liegt. Es sind noch 25 Flaschen davon übrig. Die anderen wurden insgesamt bei meinem Sturze zerbrochen. Rasch hinab!« »Das ist ein wahrer Teufelskerl von einem Menschen«, sagte der Wirt beiseite. »Bleibt er nur 14 Tage hier und bezahlt alles, was er trinkt, so bin ich wieder geborgen.« »Und vergiss nicht«, fuhr D'Artagnan fort, »4 Flaschen von demselben zu den englischen Herren hinaufzutragen.« »Nun, mein Freund«, sprach Athos, »während ihr den Wein holt, erzähle mir, was aus den anderen geworden ist. Lass hören.« D'Artagnan teilte ihm mit, wie er Porthos mit einer Quetschung im Bette und Aramis an einem Tische zwischen zwei Theologen gefunden hatte. Als er seine Erzählung endigte, erschien der Wirt mit den verlangten Flaschen und mit einem Schinken, der zu seinem Glücke außerhalb des Kellers geblieben war. »Das ist gut«, sagte Athos, sein Glas und das von D'Artagnan füllend. »So viel von Porthos und Aramis. Aber ihr, mein Freund, was habt ihr und was ist euch persönlich begegnet? Ihr seht so trübselig aus.« »Ach, ich bin wahrlich der Unglücklichste von uns allen.« »Du, unglücklich, D'Artagnan?« sprach Athos. »Lass hören, sprich. Auf welche Art bist du unglücklich?« »Später«, sagte D'Artagnan. »Später? Und warum später? Weil du glaubst, ich sei betrunken, D'Artagnan? Merke dir wohl, ich habe nie klarere Ideen, als wenn ich im Weine schwimme. Sprich also, ich bin ganz Ohr.« D'Artagnan erzählte sein Abenteuer mit Madame Bonacieux. Athos hörte ihm zu, ohne eine Miene zu verändern. Als er vollendet hatte, rief der Musketier: »Erbärmlichkeiten, lauter Erbärmlichkeiten!« »Erbärmlichkeiten? Das ist immer euer Wort«, sprach D'Artagnan. »Das steht euch sehr schlecht, euch, der ihr nie geliebt habt.« Das tote Auge von Athos flammte plötzlich, aber es war nur ein Blitz. Es wurde wieder matt wie vorher. »Das ist wahr«, sagte er ruhig. »Ich habe nie geliebt.« »Ihr seht also wohl, Marmorseele«, sprach D'Artagnan, »dass ihr Unrecht habt, gegen uns, die wir ein zärtliches Herz besitzen, hart zu sein.« »Zärtliches Herz, durchlöchertes Herz.« »Was sagt ihr da?« »Ich sage, dass die Liebe eine Lotterie, wo ist derjenige, welcher gewinnt, den Tod gewinnt.« »Glaubt mir, mein lieber D'Artagnan, ihr seid sehr glücklich, dass ihr verloren habt. Wenn ich euch raten soll, so verliert immer.« Sie hatte das Ansehen, als liebte sie mich so sehr. Sie hatte das Ansehen. Oh, sie liebte mich. Kind, es gibt keinen Menschen, der nicht geglaubt hätte, sein Liebchen liebte ihn und der nicht von seiner Geliebten betrogen worden wäre. Euch ausgenommen, Athos, der ihr nie geliebt habt. Das ist wahr, sprach Athos nach kurzem Stillschweigen. Ich habe nie geliebt. Lass uns trinken. Aber unterstützt mich, belehrt mich, ihr, der ihr ein Philosoph seid, sprach D'Artagnan. Ich bedarf der Weisheit und des Trostes. Des Trostes worüber? Über mein Unglück. Euer Unglück macht mich lachen, sagte Athos, die Achseln zuckend. Ich möchte wohl wissen, was ihr sagtet, wenn ich euch eine Liebesgeschichte erzählen würde. Die euch begegnet ist? Oder einem von meinen Freunden, was ist daran gelegen? Sprecht, Athos, sprecht. Wir wollen trinken, das wird besser sein. Trinkt und erzählt. Wirklich, das lässt sich machen, sagte Athos, sein Glas leerend und wieder füllend. Diese zwei Dinge gehen vortrefflich zusammen. Athos sammelte sich, aber je mehr er sich sammelte, desto bleicher sah ihn D'Artagnan werden. Er hatte die Periode der Trunkenheit erreicht, wo gewöhnliche Trinker fallen und einschlafen. »Ihr wollt es durchaus haben?« fragte er. »Ich bitte euch darum«, sagte D'Artagnan. »Eurem Wunsche soll Willfahrt werden. Einer von meinen Freunden, hört ihr wohl, nicht ich«, sprach Athos, sich mit einem düsteren Lächeln unterbrechend. »Einer von den Grafen meiner Provinz, das heißt im Berry, edel wie ein Dandolo oder ein Montmorency, verliebte sich in seinem 25. Jahre in ein 16-jähriges Mädchen, das so schön war wie eine Liebesgöttin. Durch die Naivität ihres Alters leuchtete ein glühender Geist, kein Frauengeist, sondern ein Dichtergeist. Sie gefiel nicht, sie berauschte. Sie lebte in einem kleinen Dorfe bei ihrem Bruder, der Pfarrer war. Beide waren im Lande angekommen, ohne dass man wusste, woher. Aber wenn man sah, wie schön sie, wie fromm ihr Bruder war, so dachte man nicht daran, sie zu fragen, woher sie kämen. Überdies behauptete man, sie wären von guter Herkunft. Mein Freund, welcher der Gebieter dieser Ländereien war, hätte sie nach seinem Belieben verführen oder mit Gewalt wegnehmen können, denn er war der Herr. Wer wäre zwei Fremden, zwei Unbekannten zur Hilfe gekommen? Zu seinem Unglücke war er ein ehrlicher Mann und heiratete sie. Der Narr, der Dummkopf, der Tropf. Aber warum dies, da er sie liebte? Fragte D'Artagnan. Nur Geduld, erwiderte Athos. Er führte sie in sein Schloss und machte sie zur ersten Dame der Provinz. Und man muss ihr hierin Gerechtigkeit widerfahren lassen, sie wusste ihren Rang vortrefflich zu behaupten. Nun? Fragte D'Artagnan. Nun, eines Tags, als sie mit ihm auf der Jagd war, fuhr Athos mit gedämpfter Stimme und sehr schnell sprechend fort, fiel sie vom Pferde und wurde ohnmächtig. Der Graf eilte ihr zu Hilfe, und da sie in ihren Kleidern beinahe erstickte, so schlitzte er diese mit seinem Dolche und entblößte ihre Schulter. Erratet, was sie auf ihrer Schulter hatte, D'Artagnan. Kann ich es wissen? Eine Lilie, sprach Athos. Sie war gebrandmarkt. Und Athos leerte mit einem Zuge das Glas aus, das er in der Hand hatte. Grässlich, rief D'Artagnan. Was erzählt ihr mir da? Die Wahrheit, mein Lieber. Der Engel war ein Teufel. Das arme Mädchen hatte gestohlen. Und was tat der Graf? Der Graf war ein hoher Herr. Er hatte auf seinen Gütern die hohe und die niedere Gerichtsbarkeit. Er zerriss die Kleider der Gräfin vollends, band ihr die Hände auf den Rücken und knüpfte sie an einem Baume auf. »Himmel, Athos, ein Mord!« rief D'Artagnan. »Ja, ein Mord, nicht mehr. sprach Athos, bleich wie der Tod. »Aber es scheint, es fehlt uns an Wein.« Und er ergriff die letzte Flasche, welche noch übrig war, am Halse, setzte sie an den Mund und leerte sie auf einen Zug, als wäre es ein gewöhnliches Glas gewesen. Dann ließ er den Kopf zwischen seine beiden Hände sinken, D'Artagnan aber blieb stumm vor Schrecken. »Das heilte mich von allen Frauen, von den Schönen, von den Poetischen und von den Verliebten«, sprach Athos, sich wieder erhebend und ohne daran zu denken, die Fabel von dem Grafen fortzusetzen. »Gott gewähre euch ebenso viel. Trinken wir.« »Sie ist also tot?« stammelte D'Artagnan. »Beim Teufel«, erwiderte Athos. »Doch reicht mir euer Glas. Schinken, Schuft«, rief er, »wir können nicht mehr trinken.« »Aber ihr Bruder«, fügte D'Artagnan schüchtern bei. »Ihr Bruder«, versetzte Athos. »Ja, der Priester. Ich schickte nach ihm, um ihn ebenfalls aufhängen zu lassen, aber er war mir zuvorgekommen und hatte seinen Pfarrhof am Abend zuvor verlassen. Wusste man, wer der Elende war? Er war der erste Liebhaber und der Mitschuldige der Schönen. Ein würdiger Mann, der sich den Anschein gab, als wäre er Pfarrer, um sie zu verheiraten und ihr eine Zukunft zu sichern. Er wird hoffentlich gevierteilt worden sein.« »Oh mein Gott, mein Gott!« rief D'Artagnan ganz betäubt von dieser furchtbaren Begebenheit. »Esst doch von diesem Schinken, D'Artagnan. Er ist vortrefflich«, sagte Athos und legte eine Schnitte auf den Teller des jungen Mannes. »Wie schade, dass nicht wenigstens nur 4 wie dieser in dem Keller gewesen sind. Ich hätte 50 Flaschen mehr getrunken.« D'Artagnan vermochte dieses Gespräch nicht länger zu ertragen, denn es hätte ihn toll gemacht. Er ließ den Kopf auf seine Hände sinken und stellte sich, als entschliefe er. »Die jungen Leute können nicht mehr trinken«, sprach Athos und schaute ihn mitleidig an. »Und doch ist dieser noch einer von den Besten.« Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Fini im Januar 2026.